Bitişen. Guten Tag, ich bin Dr. Korkmaz. Ich bin der Diensthabende Arzt auf dieser Station. Ich würde mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, gerne, Herr Korkmaz, bitteschön. Bevor unsere Gespräch führen, möchte ich ein paar persönliche Daten aufnehmen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Löwe, Thomas Löwe. Könnten Sie Ihre Nachname buchstabieren? Löwe, wie der Löwe. LÖWE. Löwe, okay, Herr Löwe. Wie alt sind Sie? Ich bin 45 Jahre alt. Wie bitte? Fünf? 45 Jahre alt. Okay, 45 Jahre alt. Und wann sind Sie geboren, genau? Ich bin am 5. Februar 1978 geboren. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,60 Meter groß und wiege 72 Kilogramm. Okay, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Also ich bin seit 2 Tagen, habe ich tatsächlich Schmerzen in meiner linken Flanke. Okay, Herr Löwe. Diese Schmerzen löst sich oder Ja, die werden immer mehr. Also, immer mehr, die haben okay. langsam angefangen und jetzt tun die immer mehr weh. Und das stört mich sehr. Okay, haben Sie Farbveränderungen Ihre Urin bemerkt? Nein, eigentlich nicht. Oder haben Sie Schmerz bei Wasserlassen? Habe ich auch nicht, nein. Okay. Aber Haben diese Sie Flankenschmerzen links. links, okay. Diese Wicht, ja, strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Also ja, die strahlen in meinen Rücken und in meine Leisten. Rücken In und meine linke Leisten. Leiste. Okay. Wo würden Sie Ihre Schmerzen auf eine Schmerzskala einordnen? Also, schauen wir. Leichte Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen. Ja, also wenn ich die Schmerzen habe, dann würde ich schon sagen 8, 9, also richtig starke Schmerzen. Okay. Haben Sie aktuelle jetzt heftige Schmerzen? Aktuell nicht, aber es kann sein, dass gleich wieder kommen. Die kommen und gehen, die Schmerzen. Okay. Wie beschreiben Sie Ihre Schmerzen? Zum Beispiel drückend oder ja, dumpf? Das sind dumpfe Schmerzen, die kommen und gehen. Also wenn die kommen, dann kann ich nicht sitzen bleiben. Das tut dann weh. Okay. Haben Sie früher diese Beschwerden? Ist es das Ob ich erste diese Mal? Schmerzen schon mal gehabt habe? Ja. Ich habe sie zum ersten Mal jetzt, ja. Das erste Mal, okay. Solche Schmerzen habe ich noch nie vorher gehabt. Okay, haben Sie Probleme bei Stuhlgang? Nein. Okay, Herr Lüge. Löwe, Entschuldigung, Herr Löwe, sind Sie ausreichend schlafen? Schlafen Wie Sie bitte? ausreichend? Schlafen Sie ausreichend? Ja, aber momentan seit 2 Tagen nicht, weil ich immer wieder Schmerzen habe. Okay, wegen Schmerzen. Ja, ich wache immer wieder auf mit Schmerzen. Und die gehen nicht weg. Haben Sie Nachschweiß oder Schüttelfrost? Ich schüttel fast nicht, aber wenn ich Schmerzen habe, dann schwitze ich ordentlich, Okay. weil es richtig weh tut. Sind Sie irre? Ob mir übel ist? Ja. Ja, manchmal schon, ja. Haben Sie erbrochen? Nein. Okay. Okay, nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Ja, ich habe Ibuprofen zu Hause. Die nehme ich jeden Tag ein. Ich habe bestimmt so 20 Stück eingenommen. Wie dosiert? Weiß ich nicht. Ibuprofen. Keine Ahnung, welche Dosierung. Okay. Okay, hallo. Leiden Sie irgendwelche chronische Krankheiten, zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes mellitus? Ja, ich hab immer so erhöhte Harnsäure. Ich nehme dafür Medikament ein. Entschuldigung, akustisch, ich bin nicht verstanden. Ich leide an einer erhöhten Harnsäure. Harnsäure, okay. Ich habe immer wieder Gichtanfälle und deswegen muss ich ein Medikament nehmen. Was nehmen Sie ein? Allopurinol. Wann haben Sie letzte Anfall? Letztes Jahr im Sommer. Noch etwas? Und was für meinen Magen nehme ich ein? Pantoprazol. Pantoprazol 40 Milligramm oder 20 Milligramm? 20, 20. 20. Und welche Dosierung Allopurinol? 100. 100. Wurden Sie schon mal operiert? Nein. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Hausstauballergie. Wie äußert sich Was? Ihre Hausstauballergie? Niesen, Halsjucken, Nein. rote Augen, Juckreiz. Okay, sind Sie vollständig geimpft? Was meinen Sie mit vollständig? Besonders Corona und Kinder gegen Kinderkrankheiten. Ja, ich glaube schon, mein Hausarzt hat nichts gesagt und gegen Corona habe ich mich dreimal impfen lassen. Okay, sehr gut. Hallo, rauchen Sie? Ich bin nicht Raucher, nein. Trinken Sie Alkohol? Ja. Was trinken Sie und wie viele? Ich trinke Bier. Jeden Abend, oder? Ja, jeden Abend, fast jeden Abend. Also wenn ich zu Hause bin, ne? Nicht auf der Arbeit. Okay. Wie viel Flasche? Eins, Ja, zwei, also drei. 2 bis 3 Flaschen. Okay, die nächste Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Was meinen Sie, Erfahrung? Nehmen Sie irgendwelche Drogen ein, früher oder momentan? Ja, früher in meiner Jugend habe ich eingenommen. Habe ich Okay. Cannabis geraucht, ne? Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Okay, sehr. Und ich möchte ein paar Fragen über Ihre Sozialleben und Ihre Familiengeschichte stellen. Ihre Eltern leben, sind Ihre Eltern noch? Die leben, ja. Ja, Gott sei Dank. Und leiden Sie irgendwelche an irgendwelche Krankheiten, Meine chronische Mutter, die Krankheiten? hatte eine Schilddrüsenerkrankung und mein Vater, der hat einen erhöhten Blutdruck. Schilddrüse Unterfunktion Weiß ich nicht, keine Ahnung. oder haben Sie Geschwister? Nein. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Leben Sie allein? Richtig. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Busfahrer. Haben Sie Stress bei Ihren Arbeiten oder Privatleben? Üblicher Stress. Okay, normal ist. Meines. Ja, für mich ist das normal. Normal, okay. Es gibt keinen Tag ohne Stress. Okay, hallo. Ich habe eine wichtige Frage gestellt. Haben Sie etwas Fragen oder hinzufügen? Muss ich heute hier bleiben oder kann ich wieder nach Hause? Eigentlich, es Und ist was habe so, ich? eigentlich, es ist so früh zu sagen, ich muss erstmal körperliche untersuchen und dann manche Bluttests und Urintests machen. Dann sprechen wir wieder darüber. Was habe ich denn? Wissen Sie schon, was ich habe, oder haben Sie einen Verdacht? Was könnte das sein? Ja, eigentlich, ich habe eine Verdachtsdiagnose, aber das ist nicht, ich bin nicht sicher. Erstmal, ich muss beweisen mit diagnostischem Verfahren. Es könnte sein, Stein in ihren Nieren. Es könnte sein, ein Stein in ihren Nieren. Aber es Okay. könnte sein, auch vielleicht eine Darmprobleme. Okay. Ja, ich habe schon gesagt, ich muss ein paar Tests machen. Ein paar machen soll. Okay. Aber es ist nichts Gefährliches. Ja, ich denke auch nicht gefährlich. Okay. Dann bin ich beruhigt. Dann warte ich jetzt hier. Ja, danke. Kann es ein Gichtanfall sein? Sie haben schon darüber Erfahrungen. Ich denke, das nicht gleich wie eine Giftanfall. Aber es könnte sein auch, ich muss kontrollieren. Wäre das dann ein Gichtanfall in der Niere oder? Natürlich nicht Gicht in ihre besonders in Gelenks, Entschuldigung. Also, Sie glauben ja nicht, dass es eine Gicht sein könnte. Ja, ich denke Okay. auch. Okay, gut. Ja, dann warte ich jetzt, dass Sie mich untersuchen. Ne? Ja. Okay. Okay, nehmen Sie einen Platz im Wartezimmer. Ich komme gleich. Alles klar. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine. Bitte schön. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Nein. Und Gleich. machen Sie regelmäßig Sport, treiben Sie Sport? Nee. Fahrradfahren. Okay. Aber jetzt in der Kälte mache ich keinen Sport. Ist mir zu kalt. Entschuldigung, ich habe vergessen zu fragen. Haben Sie Fieber? Hatten Sie Fieber? Ja. Nein, ich habe kein Fieber gehabt. Okay. Könnten Sie die Schmerzattacken genau beschreiben? Dauer, Häufigkeit und Schweregrad? Ja, der Kollege hat schon gefragt. Also ich habe, wenn ich die Schmerzen habe, dann habe ich so ungefähr auf einer Skala von ja, 8 bis 9. Aber die Schmerzen kommen und gehen. Das sind dumpfe, ja, krampfartige, drückende Schmerzen. Ja, ich weiß, aber wie viele Minuten dauert diese eine Attacke an? Ja, so also eine Minute, 1 bis 2 Minuten ungefähr. Wenn die Schmerzen gehen, diese Durchselben seid keine Schmerzen. Doch, da ist immer so ein Druckgefühl. Immer so, als wenn da irgendwas wäre, was da nicht hingehört. Und dann habe ich immer so 20 Minuten, 15 Minuten Ruhe, aber das wird jetzt immer mehr. Also der Abstand wird kürzer. Ja. Mittlerweile sind das schon alle 10 Minuten. Deswegen bin ich heute hier im Krankenhaus. Sind die Schmerzen abhängig davon, ob sie sitzen, stehen oder liegen? Oder? Gar nicht, gar nicht. Also ich kann mich gar nicht vor denen verstecken. Oder Nahrungsaufnahme abhängig? Nee, auch nicht. Also die sind unabhängig von jeglicher Körperlage oder Körperbewegung. Linken Flankenschmerzen, Sie Richtig. Haben gesagt. Wo die Schmerzen am stärksten sind? An meiner Flanke. Flanke, was bedeutet, Murat Hocam, Flanke, Achsel und danach? Flanke ist Böhrum. Böhrum, ja. Und das zieht in die Leiste rein. Leiste, okay. Derler de böğrüm ağrıyor diye. Evet. Bilmiyorum sizin yörede derler mi? Bizde de böğrüm ağrıyor derler de ama neresi yani böyle şey yukarıya doğru da hani Lincoln falan ki anlamak için sordum hocam. Siz de anlattın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haben Kollegen noch andere Fragen? Ahmet, Arsas Geçipre Anfangen. Ja, ich versuche. Bitte. Schön. Guten Tag, mein Oberarzt. Ich habe einen neuen Patient. Ich möchte Ihnen vorstellen. Haben Sie kurze Zeit dafür? Gerne, Herr Kockmas. Schießen Sie los. Thomas Löw ist 45-jähriger Patient. Er kam heute wegen seit 3 Tagen vor 3 Tagen Zwei bis drei Tagen bestehende Schmerzen im Flanken zu uns. Die Schmerzen beide Flanken oder links linken Flanken. Linke Flanke, okay. Linke Flanken. Linke Flanken. Schmerzen, die Schmerzen sind dumpf und kommen und gehen. Die Schmerzen haben langsam begonnen und liegen auf einer Schmerzskala bei 8 bis 9. Die Schmerzattacke dauert 1 bis 2 Minuten. Es ist die erste Episode. Herr Löwe hat Ibuprofen, vielmal Ibuprofen eingenommen. Als vegetative Anamnese ist unauffällig bis Insomnia wegen Schmerzen. Er hat keine Plexi-Nausea, Entschuldigung, er hat Nausea auch. bis Nausea und Insomnia. Er hat Gift, er leidet an Gift und deswegen nimmt er Allopurinol 100 ein und täglich Pantoprazol 20 Milligramm abends. Er hat Hausstauballergie. Er ist vollständig geimpft. Er ist nicht Raucher und er trinkt 3 bis 4 Bier abends. Früher hat probiert Cannabis, aber momentan nutze ich nicht. Momentan nimmt er nicht ein. Er ist erledigt und allein. Erledigt? Oder ja. Er ist ledig? Er ist ledig. Er ist ledig und lebt allein. Er ist Busfahrer und seine Vater. Er ist vom Beruf Busfahrer. Okay. Ja, am besten. Okay. Er ist Busfahrer. Können Sie auch sagen, ist kein Problem. Okay. Sein Vater hat arterielle Hypertonie und seine Mutter hat Schilddrüse, Thyroide-Probleme, aber er weiß nicht, was es ist. Was glauben Sie, was er hat? Ich denke, er hat Nephrolithiasis, aber es könnte sein, auch vielleicht Nephrolithiasis. Nephrolithiasis, Urolithiasis. Urolithiasis und Zitit. Vielleicht. Wie bitte? Ja, das ist nicht im Vorschlag. Was könnte es noch sein? Urolithiasis unter Gicht. Ja. Ja, habe ich ja gesagt, Urolithiasis könnte sein, ne? Als Differentialdiagnose, was könnte es noch sein? Linke Flanke, linker Unterbauch, in die Leiste ziehend. Nur als Differentialdiagnostisch. Was könnte es noch sein? Ja, in linker Seite gibt es viele Krankheiten, aber die. Welche zum Beispiel? Divertikulitis, ja. Genau, aber, Divertikulitis könnte es auch sein, ne? Ja, aber Ihre Beschwerden nicht. Differentialdiagnostisch, haben wir gesagt. Ja. Wir haben nicht gesagt, was sein könnte. Man muss nur mit dran denken. Ne? Das sehen Sie bei der körperlichen Untersuchung. Woran können Sie denn klinisch bei der Untersuchung, wenn Sie den Patienten gleich untersuchen, was spricht für eine Urolithiasis oder Nephrolithiasis und was spricht für eine Divertikulitis? Welche Untersuchungsmöglichkeit? Entschuldigung, wie bitte? Wenn Sie die Patienten untersuchen, körperliche Untersuchungen machen bei einer Nephrolithiasis oder Urolithiasis, welche Untersuchungen machen Sie, wo Sie die Verdachtsdiagnose schon fast bestätigen können? Es gibt diesen Nierenklopfschmerz. Ja, Nierenklopfschmerz. Also Flankenklopfschmerz. Der ist oft bei Nephrolithiasis, Urolithiasis da. Und bei einer Divertikulitis, da haben Sie eher den Unterbauchschmerz, Druckschmerz. Ja, Druckschmerz. Okay, Herr Korkmaz, was machen Sie mit dem Patienten für Diagnostik, damit Sie Ihre Diagnose oder Verdachtsdiagnose bestätigen können? Erstmal körperliche Untersuchung und danach ein paar Bluttests, zum Beispiel Entzündungsparameter, Nierenparameter und Sonographie auch führe ich. Und gegebenenfalls ein Röntgen, wie heißt Röntgen? Ja, Röntgen macht man nicht sofort eigentlich. Urinstatus ist ganz wichtig, ne? Urin kontrollieren. Ja, Urinstatus natürlich. Sie haben schon das Richtige gesagt, Sie machen in der Blutabnahme eine körperliche Untersuchung, eine Blutabnahme. Vitalparameter habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Dann machen Sie einen Ultraschall, ist ganz wichtig. Was können Sie im Ultraschall sehen? Oder wenn Sie eine Verdachtsdiagnose haben, was sehen Sie eventuell? Muss aber nicht immer so sein. Ein Harnstau. Eine Stauung, Harnstau, ne? Ist ganz wichtig, kann man sehen. Wenn Sie jetzt aber einen Stein nicht gesehen haben oder einen Stau nicht gesehen haben, was machen Sie als nächstes? Nicht Röntgenbild, sondern ein CT. Ein CT. Computertomographie, ja. Genau, ein CT, richtig, ganz genau. Ja, wenn Sie ein natives CT fahren und dort kann man meistens einen Nierenstein sehen oder auch nicht sehen. Da können Sie lokalisieren, wo der ist. Ist der am Abgang der Niere, in der Mitte des Urethers oder ist das schon kurz vor der Harnblase, am Ostium zum Beispiel? Ne? Ja. Können Sie beides sehen. Ja, sehr gut. Und was machen Sie mit den Patienten? Jetzt haben Sie gesehen, der hat eine Urolithiasis. Also, aber ohne relevanten Harnstau. Was machen wir mit dem? Was für eine Therapie können wir machen? Er hat Schmerzen. Erstmal Schmerztherapie, viel Flüssigkeit mit Zugang, parenteral Flüssigkeit. Dann für Was geben Sie ihm gegen die Schmerzen? Erstmal mit Paracetamol, aber wenn es bei sehr starke Schmerzen Opiat könnte man nutzen, ja. Ja, man fängt so an mit Novalgin, Metamizol zum Beispiel. Metamizol, ja. Ja, kann man geben, 1 Gramm, 1 bis 4 Gramm am Tag kann man geben. Dann kann man Buscopan geben, ne, gegen diese krampfartigen Schmerzen. Wenn das nicht hilft, kann man natürlich auch Opioid geben. Ne? Also man kann schon leichte Opioide geben tatsächlich. Ja? Man kann Dipidolor geben zum Beispiel. Ne? Sowas in der Art kann man alles schon geben. Okay, das geben Sie ihm. Sie geben ihm Flüssigkeit. Und was machen Sie noch? Flüssigkeit, Schmerztherapie. Und, macht man irgendwas oder macht man nichts? Wartet man ab? Was macht man? Wartet man ab? Warten. Was empfehlen wir Ihnen? Man, wir sagen Ihnen, bewegen, bewegen, bewegen. Ja, springen, natürlich. Treppen laufen. Ja. Treppen hoch und runter, laufen, laufen, laufen, springen. Ne? Ja. Das empfehlen wir. Warum empfehlen wir Ihnen das? Was vielleicht, wollen wir? Die Steine vielleicht kommt untergehen. Ja, wir erhoffen, dass der Stein von alleine abgeht. Ja, abgehen, ja. Ja, das erhoffen wir, ganz genau. Trinken viel Wasser. Genau, ganz genau. Würden Sie diesen Patienten stationär aufnehmen oder würden Sie ihn nach Hause lassen? nach die Intensität der Stau ist sehr wichtig. Ja. Nach beurteilen die Stau und dann wir sagen, bleiben hier oder nach zu Hause gehen. Ganz genau. Oder wenn er jetzt einen Harnstau dritten Grades hat, dann würden wir ihn natürlich nicht nach Hause lassen. Oder wenn er sehr starke Schmerzen hat, die wir nur stationär beherrschen können mit intravenöser Therapie, lassen wir ihn natürlich stationär und hoffen, dass er steinvoll alleine abgeht. Manchmal geht er nicht von alleine ab. Dann müssen wir den Patienten tatsächlich in die Urologie verweisen, gegebenenfalls für eine Stoßwellentherapie oder für eine operative Entfernung des Steins mit Schienung des Harnleiters zum Beispiel. Aber das ist jetzt fachspezifisch und nicht wirklich hier zu diskutieren. Macht die Urologie, ich bin kein Urologe. Ich habe eine Frage. Okay. Würden Sie diese Situation eine Antibiotika empfehlen? Muss man nicht machen, nein. Wenn er kein Fieber hat und die Entzündungszeichen sind nicht hoch, CRP, Prokalzitonin, wenn das hoch ist, muss man das nicht machen, Antibiotikum. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ja, zum Beispiel Prophylaktik. Ja, also man kann man sicherlich machen, aber man muss das nicht machen. Wenn Sie nicht erhöhte Infektwerte haben, dann müssen Sie das nicht machen. Ist nicht empfohlen, soweit ich weiß. Gegen Aneurop, ein Kollegen hat geschrieben, intravenös Metamizol empfehlen Sie? In Aneurobia? Ja, intravenös Metamizol. Sodium. Ja, Novalgin, richtig. 1 Gramm bis 4 Gramm am Tag kann man geben. Buscopan-Kombination, ne, kann man auch machen. Metamizol ist Novalgin gegen krampfartige Schmerzen. Okay. Oder habe ich die Frage nicht verstanden? Ich habe falsch Fragen. Ich habe, ich sehe Metamizol, aber ich denke Metronidazol. Metronidazol, ne, ja. Muss man nicht machen. Okay. Also ist nicht die Standardtherapie. Ne, wenn er jetzt hochgradig fiebrig ist und der Verdacht einer Pyelonephritis besteht, dann muss man sowieso Antibiotikum machen. Aber wenn er nur diese Schmerzen hat, kein Fieber hat, ja, keine sonstigen Komplikationen, keine erhöhte Leukozytose oder sowas, ja, dann muss man das nicht machen. Okay, danke schön. Haben Kollegen andere Fragen? Gibt es vielleicht Urologen hier unter uns, die das vielleicht besser beantworten können? Oder gibt es keine Urologen? Aber wir müssen diese Patienten immer stationäre Aufnahme. Es kommt darauf an, es kommt auf die Situation an. Wenn er jetzt keinen Harnaufstau hat und Sie haben gesehen im CT, der Stein ist schon fast an der Harnblase. Ja, der ist runtergewandert, immer weiter runtergewandert. Dann können Sie den Patienten auch nach Hause entlassen und abwarten, bis der Stein rausgeht mit Schmerztherapie. Das geht. Wenn die Schmerztherapie aber nicht ausreichend ist und die Blutwerte es zulassen, dann soll der natürlich stationär bleiben. Ne? Wichtig wäre hier, wenn es geht, den Stein aufzufangen in einem Sieb. Wenn er beim Urinieren den auffangen kann, dann kann man den Stein wegschicken und untersuchen lassen, was für ein Stein es ist. Und dementsprechend, ist es ein Cholesterinstein? Ist es ein Calciumoxalatstein? Es kommt immer darauf an, was es ist. Ne? Okay.